Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Im heutigen Hörspiel wird die sonderbare Geschichte eines 15-jährigen Buben erzählt, der von seinem Umfeld als missraten, als komisch wahrgenommen wird. Als einer, der immer schon anders gewesen ist. Das führt letztendlich dazu, dass sich dieser junge Mensch zu fragen beginnt, ob er vielleicht gar nie als Mensch geboren wurde. Er läuft von daheim weg und versteckt sich im Wald und trifft dort einen Käfer, der mit ihm zu sprechen beginnt. Käfergräber, das ist das erste Hörspiel des in Schlierbach in Oberösterreich geborenen Schriftstellers Thomas Arzt, der mit seinen 36 Jahren zu den erfolgreichen jungen Dramatikern im deutschsprachigen Raum zählt. Thomas Arzt. Ich finde, Wald hat etwas total Beschützendes, wo ich auch bewusst hingehe, um mal abzuschalten. Aber es gibt immer den Moment, wo ich totale Angst kriege im Wald. Und genau in dem Moment ist mir dann gegangen, wo man dann hinter jedem Geräusch irgendwas vermutet. Und dann, also ich bin da immer paranoid und alle, gibt es Leute, die das sagen, ich sei nicht so blöd, du bist der Stärkste im Wald als Mensch, aber ich misstraue dem immer. Und das sind dann diese Gedanken, diese Titus stellt, was ist das überhaupt, da auf der Welt zu sein. Und in so einem Moment kann man schon mit einem Käfer zum Reden beginnen, glaube ich. Käfergräber zählt zu den Hörspielen, die eine Geschichte nicht nur über den Text, sondern akustisch erzählen. Thomas Arzt. Es ist total schön, was zu schreiben, wo man sich nicht um Körper scheren muss. Also ich wollte auch ein Hörspiel schreiben, das wirklich ein Hörspiel ist. Es gibt ja eigentlich den Vorgang, dass man ein Theaterstück schreibt und daraus ein Hörspiel bastelt. Oder dass man einen Roman schreibt und daraus ein Hörbuch und aus dem Hörbuch vielleicht einmal ein Hörspiel macht. Und ich wollte wirklich so ein Original-Hörspiel schreiben und das war so der Impuls. Ein Originalhörspiel ist nicht nur das Stück Käfergräber, das Sie jetzt hören werden, sondern auch Die Königin der Nacht. Ein Hörspiel mit einem taubstummen Mädchen als Hauptperson. Zu hören wahrscheinlich im kommenden Frühjahr hier in Ö1. Da rein geht's doch. Da, die Baumstämme sind noch markiert. Das Schlupfloch wohl verwachsen, aber erkennen tue ich's. Da beginnt's nun. Was wir alle so gemocht haben und lange vergessen. Da grab ich mich in die Erden ein. Fast wie früher. Nur spiel ich das Spiel grad allein für mich. Am Bach, im Wald, wo Schlamm und Wasser mich umspülen. Es ist der Wald, den wir schon als Kinder erkannt haben. Der schönste Schutz vor der Welt. Dreckig worden sind wir. Und nass bis auf die Haut. Was hat uns gehalten hier? Was macht uns verboten sein? Keiner hat uns da je wieder rausholen können. Tito? Und keiner hat den Weg gefunden. Tito! Außer uns. Tito! Käfergräber von Thomas Arzt. Ort, ein Wald. Zeit, eine Nacht. Ich hab dich gesucht. Ada. Bist fortgelaufen. Wollt allein sein. Daheim kennt sich keiner aus. Die Mitra hat gerufen nach dir, bis finster worden ist. Sie findet keine Ruhe, schlägt die Wand ein. Jetzt sitzt sie da und dreht vor sich hin. Ich hab sie noch nie so gesehen. Ich denk, sie betet. Die Mitra braucht nicht beten. Glaub an keinen Gott. Red nicht so schier. Ich werd der Mitra erzählen, wo du bist. Sie wird dich abholen, komm. Halt den Mund, Ada. Hörst nicht? Komm jetzt. Hörst die Glocken nicht, Ada? Da sind keine Glocken. Wir sind da schon weit drin im Wald. Die Glocken sind die einzigen, die mich einholen. Ich höre keine Glocken. Den Mund hältst. Jetzt ist die Nachtmess aus und die armen Seelen fliegen vom Friedhof raus. Besaufen sich im Wirtshaus oder in den Kasernen. Manche verirren sich auch im Wald. Tito. Heute nachts sind die Toten wach. Tito. Hat der Pfarrer gesagt. Die Toten werden auferstehen. Ich höre doch hin, wenn wer was sagt. Nur die Mitra denkt, ich höre nichts. Die Mitra macht sich Sorgen. Sie versteht mich nicht. Wir müssen zusammenhalten. Ich gehöre nimmer dazu. Du gehörst zu uns, natürlich. Ada. Ich lebe jetzt im Wald. Ich baue mir eine Hütte. Holz knackt, Rinde reißt, Baum fällt. Ganz nur für mich. Eine Hütte wie ein Schloss. Und jetzt geh. Tito. Verschwind, Ada. Was? Schleich dich. Tito, ich... Was? Lauf zurück und mach die Tür hinter dir zu. Verriegel sie fest, sperr ab und versteck die Schlüssel. Sonst holen's dich. Ich mein's ernst, Ada. Sie sitzen schon in den Bäumen. Laub raschelt wieder. Und Füße laufen wieder. Und Atem atmet wieder. Ich erzähle dir eine Geschichte. Eine Geschichte. Die wird dir die Angst nehmen. Die wird dich stark machen für das, was du vorhast. Hast viel vor. Tito. Hast viel vor noch. Die Ader. Die kennen dich nicht. Tito. Nicht. Jetzt nicht leise werden, Tito. Ja, nicht die Stimme versagen. Wenn die Stimme versagt, dann hört dich keiner. Du musst dich selbst immer hören. Ich erzähl dir eine Geschichte. Habt's gehört? Eine Geschichte. Ich höre mir selbst zu. Hab keine Angst vor euch! Dann verschwindet die Angst. Ja! Hört's mich! Da bin ich! Fällt ins Laub. Atmet durch. Seine Blätter hängen lässt und du denkst, du bläst die Nachtluft fort mit deinem Mund. Da hast du dich getäuscht, mein Tito. Die Nacht ist es, die dich küsst. Du kommst hier nicht aus. Der Wind trägt dich fort und die Bäume fangen dich auf. Sie recken ihre Äste. So ist es hier bei uns. Was bist du? Ich? Ich bin ein Maulkäfer. Ich schau dir aufs Maul, jede Nacht an deinem Fenster. Schau dir zu, schöner Tito, in deinem Schlaf. Und bevor du erwachst, verkrieche ich mich in mein Versteck. Nur heute hast du mir besonders gefallen. Da bin ich zu dir. Hast gedacht, das ist ein Hauch, der dir deine Lippen kitzelt, weil das Fenster offen stand. Das war ich. Du spinnst. Du hast recht. Ein Netz spinne ich uns, in dem wir uns wiegen können. Ich baue eine Hütte. Das höre ich. Schlechte Augen habe ich, aber mein Gehör täuscht mich nie. Hab dich schon kommen gehört, wie du aus dem Fenster gekrochen bist. Bist mir gefolgt, hinein in den Wald. Bist zu mir gekommen. Willst wissen, was das ist? Ein Kuss. Kann es dir zeigen. Ich lebe mich in deinen Körper ein. Bis wir zusammengehören. Ich will hier keine Käfer und keine Spinnennetze. Ich mag sie nicht. Hast du Angst vor Spinnen, Tito? Hab keine Angst. Nie. Und jetzt lass mich in Ruhe. Ich muss Holz sammeln. Du stinkst. Au. Du riechst nach den Maden. Im Apfel. Lass los. Hast einen Apfel gegessen, Tito? Einen Apfel, der faul war? Ich hatte Hunger. Jetzt stinkst du nach Maden. Gar nichts stinke ich, lass los. Du stinkst und das mag ich. Bin ein Mistkäfer. Du zwickst. Oh, das tut mir leid. Ich will dir nicht wehtun. Tust aber. Ich möchte dich lieben. Ich suche Holz. Das höre ich. Dann greifst du darunter unter das Laub, wo du sie zu liegen erwartest. Die gebrochenen Äste, weil du zu schwach bist, um sie selbst zu brechen. Bin gar nicht schwach. Armer Tito, sammelst das morsche Holz, das dir Schutz bieten soll. Aber wovor fürchtest du dich? Ich fürchte mich nicht. Ich baue eine Hütte, weil das macht man so. Ich habe so gelernt. Willst dein eigener Mensch sein und ein Mensch schläft in Hütten und Häusern. Willst so sein, Tito, wie es dein Vater für dich vorgesehen hat, was er erhofft hat für dich. Ein Mensch sein mit Haus und Garten und Beruf. So willst du sein, Tito. Aber bist du es denn? Warst du es je? Ich verstehe deine Fragen nicht. Du kennst sie. Du hast sie dir selbst gestellt. Verschwind. Ich beiße mich schon in deinen Nabel, mein Tito. Ich krieche hinein in den Knoten, der dich von deiner Mutter trennt, seit dem Tag deiner Geburt. Da sitze ich schon drin. Ich fresse an deiner Nabelschnur. Das tut mir nicht gut. Du tust mir wieder weh. Ich will dir nicht wehtun, mein Tito. Ich tue es aus Liebe zu dir. Du verstehst mich jetzt nicht, aber alles wird gut. Alles wird gut. Hau ab! Schlag mich nicht, Tito. Schlag nicht. Du schlägst dich nur selbst. Türe öffnet, Füße steigen aus, Bremse bremst. Bleib herinnen! Ada! Sie muss da gewesen sein, die Stelle. Genau da war's. Da ist nichts! Da hab ich ihn an der Hand gehalten. Bleib im Auto! Hörst nicht! Du wirst nur nass! Hätte ihn festhalten sollen. Steig wieder ein! Tito! Wo versteckst du dich? Er ist undankbar. Braucht sich gar nicht verstecken. Und jetzt steig wieder ein. Füße steigen ein, Türe schließt. Wischer wischt. Ihm geht's sicher gut. Er will nur kurz... Was? Was will er? Dummer Bub. Er ist nicht dumm. Ist es wegen mir? Mitra. Es ist wegen mir, nicht? Er will nur... Er will mir ins Gesicht lachen. Er versteht's nicht. Es ist Was nicht denkt er denn? Denkt er, ich schlag ihn aus Langeweile? Er sieht nur die Flecken auf seiner Haut. Er denkt aber nicht, dass es nötig ist. Es wird uns nichts geschenkt, Ada. Ada, ist es nicht so? Ja. Es ist so. Ja, es ist so. Du hast ihn doch nicht wirklich geschlagen. Mitra? Himmel, Herrgott, schau mich an. Jetzt falte ich die Hände, wie zum Gebet. Die Oma lacht uns aus, die zähe Haut. Die Oma ist tot, die Oma lacht. Ich höre sie doch. Im Fernsehsessel hockt sie, verschrumpelt, aber sie lacht. Man hätte ihn fortgeben sollen, lacht sie. Davonjagen, das sollte man tun mit ihm. Fort mit dem missratenen Tito. Jetzt hat sie recht behalten. Hast du ihn geschlagen? Manchmal möchte ich losheulen. Mitra, manchmal, Adada, beiß ich mir auf die Lippen. Das ist das Letzte noch, was sie aufhält, die Tränen. Es ist nicht leicht, wenn die Eltern tot sind, wenn die Schwester die Falsche ist. Du bist nicht falsch. Ich bin die Falsche dafür. Mitra! Lass das! Ada, versprich mir, wir müssen zusammenhalten. Das ist doch so, wir drei wenigstens. Das ist doch nicht zu viel verlangt. Ich verlang doch nichts. Das ist normal. Normal ist das, dass man durchhält. Auch wenn es nicht immer einfach ist. Ich kümmere mich ja, so gut ich kann. Ich habe meine Arbeit. Wir haben doch Geld. Uns geht's doch gut, Ada. Es geht doch. Sicher, Mitra. Gut geht's uns. Und dann lauft der Saubub weg. Mitra, er hat dich doch lieb. Mir ist die Hand ausgekommen. Er kommt doch zurück. Sie suchen mich. Stellen. An den Straßen und Wegen, dort wo Menschen gehen, schlagen sich Pfade hinein ins Dickicht. Dort wird nie was sein. Dort wird immer schon alles geflohen sein. Ich höre ihre Stimmen wie unter der Decke, die Finger im Ohr. Sie werden nie in die Erde reingraben. In den Stamm ritzen. Da rein wollen sie nie. Ich will nicht zurück. Du wirst nie mehr zurück wollen. Ich will nicht mehr aufrecht stehen. So steht doch kein Mensch nicht, haben sie gebrüllt. So duckt sich nur das Vieh. Einen Saubub nennen sie dich. Ich hab gern im Stall geschlafen. Dein Vater hat dich immer wieder ins Bett zu den Schwestern getragen. Davon weißt du? Ich bin dein Samuel. Vater hat am lautesten gebrüllt. Ich bin trotzdem zurück. Dein Hin und Her hat deinen Vater nicht schlafen lassen. Keine ruhige Nacht hatte er. Ich habe seine Blicke nicht ertragen. Du warst immer schon anders. Schon krumm geboren bist du. Schon das Fell, bevor deine Stimme brach. Du hast dich gewundert über dein Gebiss. Es ist schärfer wie das deiner Freunde. Deine erste Freundin hast du gebissen in die Lippe. Sie hat im Blut geheult und du hast es nicht verstanden. Bald bist du auf allen Vieren zur Schule, hast das Gelächter ertragen müssen und die Prügel. Hör auf! Deine Mutter hat sich geschämt, sie ist nicht mehr außer Haus gegangen. Mutter war gut. Sie hat sich in ihren Tränen ertränkt. Mutter war ein sanfter Mensch. Dein Vater, müde von den Nächten, hat die Grube nicht gesehen und ist gefallen, bis sein Kreuz gebrochen lag, drunten im Stall. Ich will's ganz tief nicht hören. Ein verfluchtes Kind hat's geheißen, ein missratener Tito. Aus! Du hast ein gebücktes Leben hinter dir, mein Tito. Halt's Maul! Du hast dich gewundert, wie das alles kommt, mein Tito. Ich... Wer bist du? Das weißt du. Du wirst mich nicht mehr los. Zu vertreiben. Sie hat mir die Hand auf die Stirn gelegt und gesagt: Mein Tito, lass dich nicht grad biegen. Bleib mein Tito. Mit deinem fröhlichen Lachen. Und sie hat uns Süßigkeiten mitgebracht von den Reisen. Sie hat die Welt kannt. Und die Geschichten. Sie hat uns Geschichten erzählt. Mitra, Ada und ich, wir sind in ihrem Schoß gelegen. Bis dann die Wangen krank worden sind. Dass sie gar nicht mehr rausgegangen ist. Sie hat die schönsten Wangen gehabt. Sie durften sich nicht färben. Vom Sonnenlicht. Dann haben sie aufgehört. Die Reisen. Und die Geschichten. Und sie hat Mitra zu sich gerufen ans Bett. Die Hand hat sie nicht mehr auf die Stirn gelegt. Das hat nun Mitra getan. Am Ende der Nacht ist sie gegangen gewesen. Heute Nacht ist sie wach, nicht wahr? Heute Nacht sind die Toten doch wach. Mutter werde ich hören. Das Schlaflied, wie sie es singt. Wenn es geregnet hat, ist die Welt viel lauter. Sie waren immer schon da, die Laute. Du hast sie nur nicht hören wollen. Jetzt ist dein Ohr schon wacher. Es richtet seine Härchen aus. Hörst du das Aufbrechen der Rosenknospen am Ufer? Sie werfen ihre Samen aus. Es klingt wie das Einreißen einer Mauer. Es wird bald nicht mehr so klingen. Bald wirst du das Geräusch deines Daheims vergessen haben. Ich höre die Krötenleichen. Sie baden sich im Tümpel. Wie viele sind es? Ein Suppentopf voll. Ich werde sie mir fangen. Du kannst auch unter sie gehen, mit deiner Zunge nach Fliegen haschen. Möchtest du die Fliegenflügel kosten, Tito? Ich sehe den Wald von oben. Natürlich. Ich bin dein Flugkäfer. Mein Flugkäfer? Ja. Auf meinem Rücken fliegst du über dem Wald. Flügel schwingen, Winde singen, Lüfte tragen. Jetzt sehe ich dich lachen. So fröhlich hast du schon lang nicht gelacht. Ja. Lach nochmal. Ich lach doch. Lach dir die Schwere herab. Ich lache. Lach dir dein Leben heraus. Ein warmes Lachen, das alles vergessen lässt. Samuel? Ja? Ich darf doch alles fragen. Du darfst alles fragen. Und du wirst alles wissen. Ich werde alles wissen. Nun? Ja? Ich frag mich... Ja? Vielleicht bin ich nie als Mensch geboren. Tito! Tito! Scheißempfang! Tito! Alles bricht. Der Saubub bricht alles auf. Hat nie was stehen lassen können. Tito! Keinen Satz, kein Wort, immer Widerspruch. Tito! Tito! Und Nicht sein Scheißkreuz. Gebrochen von Geburt an. Scheißempfang, alles. Tito! Alles bricht. Tito! Deine Stimme bricht, Ada. Tito! Ada, du sollst sie schonen. Tito! Bremse bremst. Reifen steht. Motor stoppt. Er hat sich entschieden. Gegen uns. Gegen dich, gegen mich, gegen das beschissene Auto. Das ist seine Entscheidung. Da kann ich ihm jetzt auch nicht mehr helfen. Irgendwo hört meine Liebe reicht eben nicht. Für... Es geht doch nicht. Ich kann nicht mehr. Ist das schlimm? Ruhig dich. Sie reicht nicht da raus. Ich fahr heim. Nein. Das bringt doch nichts. Er ist im Wald. Dann soll er dort bleiben, wenn er will. Das meinst du nicht. Wenn er Hunger kriegt, steht er wieder da. Wirst sehen. Tito kann... Er war immer schon komisch. Der Tito hört Dinge, die du nicht verstehst. Der Tito hört, was er hören will. Das ist nicht recht. Das ist nicht recht. Schlüssel dreht. Zündung funkt. Motor stirbt. So ist's eben. Was ist schon recht? Scheiße! Was ist? Nichts, alles in Ordnung. Das Auto geht will auch gleich nicht zurück. Und stirbt. Und stirbt. Und stirbt. Und stirbt. Wasser ist still. Nackt planscht ein Körper darin. Du schwimmst schön. Das Wasser ist gut frisch. Du bewegst dich schon wie die Fische. Und der Mond kommt durch die Blätter. Da, ganz hoch steht er. Er scheint nur für uns. Deine Haut ist schon glatt. Du hast glatte Haut. Du bist ein Mooskäfer, nicht wahr? Du kennst mich schon? Ich kenne euch jetzt alle. Ihr habt mir den Weg hergezeigt. Und mein Lachen. Kennst du schon den Grund? Ich war schon unten. Und hab die schönsten Steine heraufgetaucht. Sie liegen dort, wo die Hütte stehen sollte. Du brauchst keine Hütte mehr? Ich brauch sie nicht. Ich grab mir zum Schlafen ein Loch. Kann mir nichts Schöneres vorstellen. Jetzt hast du auch schon die Farbe abgelegt. Deine Fleischfarbe, du trägst sie nicht mehr. Ja. Ich bin bleich wie der Mond. Der Tag ist eine Ewigkeit her. Ich komm nicht durch. Man wird uns doch vermissen. Sicher. Die Nachbarn, in der Schule, im Büro, sie werden dich vermissen. Morgen in der Früh. Ich möchte zu Tito. Jetzt. Ich weiß. Lass uns gehen. Ada, es ist dunkel. Der Mond leuchtet den Weg. Es ist sicherer, wir bleiben im Auto. Warten, bis die Sonne aufgeht. Ich habe Angst. Musst du nicht, ich bin ja da. Und Tito ist da draußen. Ada, wir können jetzt nichts tun. Nein. Nein. Nein. Ada, hör auf. Nein. Schon deine Stimme. Ich will nicht aufpassen. Auf mich, auf meine Stimme. Türe öffnet. Füße laufen. Türe knallt. Ada! Ada! Ada! Füße laufen. Blätter rascheln. Atem keucht. Winde singen. Vom Vergehen der Zeit. Vom Löschen der Nacht. Vom Ende der Träume. Und vom Erwachen. Ist die Pilze, Tito. Ihr Geschmack wird dich stärken. Bald bist du ganz stark. Wie die Äste, die du zuvor nicht brechen konntest. Wie die jungen, kräftigen Stämme. So stehst du bald da. Bei uns. Samuel? Ist die du? Was ist, wenn er untergeht? Der Mond. Wenn die Nacht aus ist. Sie wird dir nicht vorbeigehen. Sie wird dir ewig bleiben. Iss weiter. Ich habe Angst gehabt beim Schlafen gehen. Jetzt habe ich Angst vorm Aufstehen. Iss den Pilz. Ich fühle mich trocken. Der Pilz saugt dir die Flüssigkeit raus. Dein abgestandenes Menschenwasser. Er macht dich wieder zu Staub, so wie du einst warst. Ich möchte aber nicht Staub sein. Staub ist schlecht, sagt die Mitra. Dimitra sagt, wir müssen die Wohnung reinhalten. Wir müssen uns das Leben richten. Wir müssen zusammenhalten. Ich kenne keine Mitra. Und Ada? Wo ist Ada? Ich kenne auch keine Ada. Ada versteht mich. Ihr kann ich es sagen. Du brauchst deine Schwester nicht. Du erzählst es uns. Ihr seid Käfer. Deine Schwestern sind nicht mehr da. Und wenn sie noch da sind, dann werde ich sie ins Bein beißen. Dann wirst du sie weinen hören. Nein. Hörst du sie weinen, Tito? Das Weinen ist der letzte Abschied. Sie werden kommen. Sie werden mich finden. Niemand kommt. Ada. Sie kommen nicht weit. Mitra. Füße hasten, Blätter knacken, Atem keucht. Ada, bleib stehen! Bleib bei mir! Ada! Dummes Kind, wir warten auf den Tag! Ada! Ada! Beine krabbeln, Krallen hacken, Käfer beißt. Wer ist da? Ich kenne deinen Schaben. Du hast an unserem Fenster genagt. Du bist es doch. Verschwinde! Vater hat dich verscheucht jede Nacht. Hat dich fortgebrüllt vom Fensterbrett. Du erinnerst dich. Bist in einer Nacht auf meinen Mund gekrabbelt. Mit dem Kiefer zwischen die Lippen hab dich bespuckt. Damit hast nicht gerechnet. Hab getreten und geschrien. Dann ist Vater rein ins Zimmer mit einer Kerze. Und du bist davon. Du erinnerst dich genau. Was treibt dich also her? Du musst doch einen Grund geben, dass du mich nicht vergessen kannst. Hab dich nicht gesucht. Und doch bist du da. Geh runter von mir. Du sehnst dich doch, schöner Mensch. Ich kenne diese Schultern. An ihren Blättern sauge ich mich hoch. Schöner, schöner Menschenkörper. Bist erwachsen geworden, Mitra. An dem feuchten Nacken rauf, Wirbel um Wirbel und ins durchnässte Haar. In den Wurzeln bohre ich nach deinen Gedanken. Da, was ist das? Ist das ein Gedanke an mich? Liebst du mich noch? Hab dich nie geliebt. Das wird doch kein Hass sein, Mitra. Nein, im Hass zerkratzt du dir nur die Kopfhaut. Hast mich jetzt? Da bin ich. Mistviech! Da, in den Falten deiner Sorgen. Sie könnten dir alle vergehen, wenn du nur mal stillhältst. Au! Bin ich dir zu grob? An deiner blassen Wange? Oder liege ich dir vielleicht bereits im Ohr? Da hörst du mich. Da. Komm raus! Fass mich doch. Psst. Du schmeckst nach Tränen in deinem Auge, nach dem Salz. Psst. Und jetzt nach dem süßen Lippensaft. An mir beißt du dir die Zähne aus. Pass auf, ich beiß. Zunge spuckt und spuckt und spuckt und spuckt und spuckt und spuckt. Jetzt sehe ich dich. Liegst am Boden auf deinem Panzer. Die Beine haltlos in der Luft, windest dich. Ich komm schon hoch. Musst dich beeilen. Es dämmert. Die Sonne kehrt zurück. Du fürchtest sie doch, nicht? Menschenbrut. Du hast keine Zeit mehr. Was weißt du von Zeit? Ich weiß, dass sie nicht zu halten ist. Wenn sie vergeht, vergeht sie. Ich kann sie dir ewig halten. Du lügst. Du kannst sie mir vorlügen, deine Ewigkeit. Du kannst sie mir eingraben, wie du es versucht hast, unter die Haut. Aber sie wird nie wahr sein. Ich schlag sie fort. Ja, du kriegst mich nicht los. Ich komm wieder. Mistvieh. Willst mich zerdrücken? Mein Panzer wird nicht brechen unter deinen schwächlichen Fingern. Schatten gehen von selbst. Ich habe keine Angst, du tust mir nichts. Ja, was macht dich so sicher? Ein Haufen ausgetrockneter Küchenschaben, die ich jeden Tag vom Fensterbrett kehre. Da, schau, da ist sie schon, die Sonne. Siehst du sie? Da, schau rein, du lächerliche Kreatur. Sonne brennt. Die Nacht erlischt. Ich bewege mich nicht mehr. Du liegst in einem Loch, Tito. Ich schwitze nicht mehr. Du hast kein Wasser mehr in dir. Ich sehe den Mond nicht mehr. Die Sonne geht schon auf. Ada. Du sprichst nicht mehr? Du bist bereits verwachsen mit der Erde. Bist du's, Ada? Tito, so solltest nicht... Ada. Komm da raus. Ada. Du kannst nichts mehr tun. Steh auf, Tito. Nur mein Grab bauen. Das ist kein Spiel. Bau mir ein Grab, Ada. Was hast getan? Ich werde Mutter wieder singen hören. Was sind das für Käfer, Tito? Eine Stimme verstummt. Und Steine legen sich darüber. Herangetragen, aufgehäuft. Mit einem Zweig als Kreuz geschmückt. Und eine andere Stimme summt. Im Wald und übern Wald hinaus. Und wenn Gott will, bis morgen früh. Psst. Wer ist da? Ich bin's. Mitra. Du hast schön gesungen. Für Tito. Zum Abschied. Er wird nicht wiederkommen. Was redst? Er, was ist mit? Er hat Wo sich, ist er? Lass ihn, Mitra. Ich verstehe nicht. Ich werde aufpassen. Auf meine Stimme. Ja? Immer die Stimme schonen. Wo ist Tito? Ich habe an Mama gedacht. Mama hat uns an der Hand gehalten und gesagt, wir drei sollen auf uns aufpassen. Wir drei sind was Besonderes. Ada? Mama hat gesagt, was auch passiert, sie ist bei uns. Hat sie doch gesagt. Ja, hat sie. So ist das. Wenn sie auch weg ist, ist sie bei uns. Wir sind aber allein. Sind wir nicht. Und Tito ist auch noch da. Wo ist er? Er wollte uns nicht wehtun. Nicht mehr. Hast du ihn gefunden? Ich weiß nicht mehr, wo es war. Wo liegt er? Ich finde ihn nicht mehr. Den Ort. Ich weiß es nicht. Lass uns heimgehen. Die Sonne ist schon da. Du musst zum Mechaniker wegen dem Auto. Ja. Muss ich. Komm. Füße gehen. Laub raschelt. Leiser und leiser. Bach rauscht. Blumen fallen. Auf Käfergräber. Ich erzähl dir eine Geschichte, mein lieber Tito. Sie spielt in einem Wald, wo du am Bach über einen Steinhaufen stolperst. Jemand hat sie angehäuft, um ein finsteres Loch zu schließen. Dort lebt nichts mehr. Dort wartet der Tod. Und vielleicht eine Handvoll Käfer. Mistkäfer. Und Mooskäfer. Auch ein Flugkäfer. Und ein Maulkäfer. Sie sehen ganz niedlich aus in den Steinrillen, wo sie vor der Sonne flüchten. Fast lächerlich, diese Viecher. So beginnt die Geschichte. Käfergräber von Thomas Arzt. Tito, Daniel Sträßer. Ada, Marlena Keil. Midra, Dorothee Hartinger. Samuel, Markus Hering. Komposition, Gilbert Handler. Ton und Technik, Felix Wallmann, Stefan Wirtitsch und Anna Kunzio. Regieassistenz, Julia Herzog. Regie, Andreas Jungwirth. Produktion Österreichischer Rundfunk 2013.